I love this shit. Ladies and gentlemen, we're like cruising through the towns of Berlin. Ich lebe für Hip Hop. Don't stop. Ich lebe für Hip Hop. Hip Hop. Ich lebe für Hip Hop. Don't stop. Ich lebe für Hip Hop. Wu-Tang and graffiti on the wall in Berlin. Clash of the two caused a dangerous whirlwind. Rap flow through a live wire. Work for hire, drip flyer. Put the stronghold on strict attire. Now we multiplied our strength on a worldwide note. Through compact disc, televised live quotes. Clear my throat with the green fog from Bulldog. Thick small, my memory kept it on log. Fly through space like a comet with DJ Tomic. Making y'all jump niggas vomit. Sling it to the hip-hop junkie. Country to country, white cords swinging like monkeys. Don't stop. Yo, ich rap so optisch, ich mag Kino kann das. Denn viele Fronters sind außen hart und innen Puss wie Lilo Wanders. Ich hab ein Maul, das sich am Mikros anpasst. Mag meine Schnippen, dicke Titten, große Augen wie in vielen Mangas. Lass mich gehen, auch ohne Riesenanlass. Steh auf die Frau Sri Lankas, auch gerne Tangas, doch am liebsten Blankasch. Bleib in Handzeiten, zieh mich standhaft. Ihr könnt essen so viele Worte, doch müsst wissen, da bin ich fies veranlagt. Chill bei Schiebe, Twins mit Beats im Anschlag. Curse ist der Typ, der nach dem Bad fragt und mit Edding deine Friesen anmacht. Deine Tochter in Gesangs Kabinen lang macht. Aufgrund der Sweet, na, doch immer angesagt bei Schwiegermamas. Der viele Anfass, was viele anmacht, der viele Brandnamen, der viel mehr Verstand hat als Kies auf Bank hat, der viel die Blande als der friedlich ansagt. Dass du ein voll korrekter Job bist, nie ehrlich, aber dein Ziel ist Standard. Und bis die Mucke mir die Wiesen rank hat, steh ich wie Peak 7 bei Burger King, für Pommes auch bei Riesenantrag. Und wenn dann dieser Mann am Mikros rank hat, geht das Licht aus für alle anderen im Seasland. Yo, peace. Ich lebe für Hip-Hop. Don't stop. Ich lebe für Hip-Hop. Hip-Hop. Ich lebe für Hip-Hop. Crossroad Germany, puff from burgundy brown blocks. Can we shine from the apple that rots? The battle rock, mechanical shots, channel through a panel with cops. Soprano and bass, shell bombs, punk to the face. Chemical gas, we rock from the digital DAC. Material, stereo, universal and wax. Flutter with blast, I roll with a team of bats. Broken on cats, my brothers from the Allen Estate. Living hip hop, Wu-Tang Clan, the son of man. We won't stop, the Amsterdam greeny we crop. Machinery pops, blood on the scenery hot. Hip hop, some we live yes, for the yes, serum yeah. The drop. Hey yo, my flow, I'm Pissen erdacht, Wissen ist Macht, was mich in Deutschland ankotzt, wenn jeder Spaß aus Rap und Wissenschaft macht. Hart, wenn dein Paps nach einem harten Tag und Herzinfarkt im Straßengraben lag, aber nicht wieder erwacht. Wahre Feinde dissen dich wenigstens öffentlich, falsche Freunde öffnen dich und ziehen dich ab. Doch wir planen am Tag, in der Venieren bei Nacht, rasieren deinen scheiß Arsch, desinfizieren mit Schnaps manchmal. Läuft andersrum wie ein Rasenmäher mit Fastrail. Doch wenn die zwei Dicken rappen, sind auf deinem Jam garantiert Toiletten leer, was? Ihr holt mir Schieber-Twins, zweimal im Doppelbett, bleibt wohl nicht ohne Sex. Für dich ist Hip-Hop bloß ein Modegag, bist du bloß am Set, weil in deinem Projekt Kohle steckt. Ich bin der, der Texte schreibt, mein Bruder, der Noten setzt. Und zwischen Heidelberg und Minden geht hier zwei Bodenblech. Zu viel Alkohol im Arsch, klar, schon sitzt meine Idioten. Ich lebe für Hip Hop. Don't stop. Ich lebe für Hip Hop. Hip Hop. Ich lebe für Hip Hop. Don't stop. Ich lebe für Hip Hop. Hip-hop.